Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. NDR Kultur. Nachrichten. 22 Uhr, Frankfurt am Main. Der geplante Stellenabbau bei der Deutschen Bank stößt auf Kritik. Die Gewerkschaft Verdi forderte von der Konzernspitze auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Verdi-Chef Bsirske sagte, Arbeitsplatzsicherheit sei eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Bank. Der Betriebsrat hält die Fokussierung auf Personalabbau und Filialschließungen für ein falsches Signal. Damit dränge sich der Eindruck auf, dass die Mitarbeiter die Suppe auslöffeln müssten, die ihnen das Top-Management früherer Jahre eingebrockt habe. Der Co-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Cryan, hatte zuvor angekündigt, in den kommenden 3 Jahren rund 9.000 Stellen zu streichen. In Deutschland sollen 200 Filialen geschlossen werden, um die Kosten zu senken. Die Bank hat im 3. Quartal dieses Jahres 6 Milliarden Euro Verlust gemacht. Passau. Die Lage an der deutsch-österreichischen Grenze bleibt angespannt. Nach wie vor treffen dort zahlreiche Flüchtlinge ein. Im Raum Passau allein heute 6.800. Die Notquartiere in der Region waren bereits in der vergangenen Nacht überfüllt. Schutzsuchende mussten länger in der Kälte ausharren als geplant. Die Vizepräsidentin des Bundestages, Roth, sagte bei einem Besuch in der Grenzregion, es werde Zeit, dass ganz Europa Verantwortung übernehme für die vielen Flüchtlinge und nicht nur einige wenige Länder. Nur gemeinsam könne die Krise bewältigt werden, so die Grünen-Politikerin. Sie hoffe, dass die Deutschen weiterhin eine große Herzlichkeit zeigten und würdigte die immense Hilfsbereitschaft. Roth lobte auch Bundeskanzlerin Merkel für ihre Entscheidung, die Menschen nach Deutschland kommen zu lassen. Berlin. Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat die Bundesregierung wegen eines Ausfuhrverbots für Teile des G36-Gewehrs nach Saudi-Arabien verklagt. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wirft das Unternehmen der Regierung Untätigkeit vor. Demnach blockiert die Große Koalition seit 2 Jahren Anträge von Heckler & Koch, die Lieferungen von Teilen für das Gewehr betreffen. Der Waffenhersteller argumentiert, dass die verschärften Kleinwaffengrundsätze von Wirtschaftsminister Gabriel aber erst seit diesem Frühjahr gelten. Saudi-Arabien fertigt das G36-Gewehr in Lizenz. Die Regierung in Riad soll, dem Bericht zufolge, ebenfalls Druck auf Berlin ausüben. Sie habe gegenüber Außenminister Steinmeier eine mögliche Verschlechterung der Beziehungen erwähnt. Peking. Nach mehr als 3 Jahrzehnten schafft China die Ein-Kind-Politik ab. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei fasste einen entsprechenden Beschluss. Danach ist Paaren von nun an erlaubt, 2 Kinder zu bekommen. Die Wende in der staatlich verordneten Familienpolitik erfolgt als Reaktion auf die zunehmende Überalterung Chinas und die rückläufige Geburtenrate. In der Volksrepublik leben heute mehr als 1,3 Milliarden Menschen. Straßburg. Der Präsident des Europaparlaments, Schulz, hat Saudi-Arabien aufgefordert, den inhaftierten Blogger Raif Badawi freizulassen. Schulz sagte, Badawi müsse die Gelegenheit erhalten, den diesjährigen Sacharow-Preis in Empfang zu nehmen. Der Blogger aus Saudi-Arabien sei ein mutiger und vorbildlicher Mann. Der 31-Jährige war im vergangenen Jahr in Saudi-Arabien zu 10 Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt worden, weil er auf seinem Blog den Islam beleidigt haben soll. Das Europaparlament will Badawi mit den mit 50.000 Euro dotierten Sacharow-Preis Mitte Dezember in Straßburg übergeben. Die Abgeordneten würdigten damit den Einsatz des 31-Jährigen für Meinungsfreiheit und Toleranz. Das Wetter in der Nacht wolkig mit Auflockerungen, später im Westen länger gering bewölkt und trocken, hohe Nebelneigung, Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Morgen oft bedeckt oder neblig, im Tagesverlauf zögerlich aufheiternd und trocken. Nur in Richtung Nordsee länger sonnig. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten von Sonnabend bis Montag nach örtlichem Nebel oder Hochnebel meist freundlich und trocken bei 10 bis 17 Grad. Die Wasserstandsvorhersage. Am Freitag werden das Nachthochwasser an der deutschen Nordseeküste und in Emden sowie das Morgenhochwasser in Bremen und Hamburg 0 bis 2 Dezimeter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Das waren die Nachrichten. NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Wir beginnen heute mit einer Lesefolge, in der wir aus den Pariser Berichten von Heinrich Heine vorlesen, aus seinen Büchern »Französische Zustände« und »Lutetia«. Heinrich Heine, einer der berühmtesten Dichter der Deutschen und in der ganzen Welt. Zugleich aber ein Dichter, dem schon zu Lebzeiten und dann in seiner Wirkungsgeschichte zwiespältig und feindlich begegnet wurde, der Dichter einer unglücklichen Liebe zu Deutschland, die keine unbefangene Gegenliebe fand. Heines »Buch der Lieder« ist das meist übersetzte und in aller Welt bekannteste deutsche Gedichtbuch, und sein Autor ist einer der meistgelesenen klassischen Dichter und Schriftsteller unserer Sprache, neben Schiller der meistzitierte, neben Goethe der einflussreichste. Er war ein Dichter voller Widersprüche, wie seine ganze Epoche, gebildet aus Kontrasten und Konflikten. Er war ein Poet und ein politischer Mensch, ein Dichter von Liedern, die reine Musik waren, und der treffsicherste Satiriker. Er war ein Romantiker und ein Revolutionär. Er war 34 Jahre alt, als er ins Exil nach Frankreich ging, abgestoßen von der Dumpfigkeit und Enge der deutschen Verhältnisse im Vormärz, als die amtlichen Zensoren auch in der Literatur den Ton angaben, angezogen zugleich von der Verheißung neuer Freiheit, die sich in Frankreich mit der Revolution von 1830 zu eröffnen schien. Heine kam im Mai 1831 nach Paris, wo er rasch Fuß fasste und berühmte und einflussreiche Leute kennenlernte, unter ihnen Victor Hugo, Alfred de Musset und Balzac. Er war geradezu berauscht von der Fülle neuer Eindrücke und dem gärenden Prozess der Freiheitsbewegung. Seit Oktober 1831 schrieb er für die Allgemeine Zeitung des Cotta Verlags eine Reihe von Artikeln, die er »Französische Zustände« nannte. Schon im ersten Artikel war die revolutionäre Begeisterung einer skeptischen Beurteilung des neuen Regimes unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe gewichen. Heine erkannte schnell, dass die Aristokratenherrschaft unter dem Bourbonenkönig nur gegen die Geldherrschaft unter dem Bürgerkönig ausgetauscht worden war, was Heine allerdings nicht hinderte, vorzügliche Beziehungen zu dem obersten Repräsentanten dieser Geldherrschaft, dem Baron de Rothschild, zu unterhalten. Die Artikel über französische Zustände gaben dem Autor gleichzeitig Gelegenheit, sich offener als bisher und zuweilen auch unverblümt über die deutschen Zustände auszusprechen. Heines Artikelserie erschien Ende 1832 als Buch im Verlag von Julius Campe in Hamburg, begleitet von einer Vorrede, mit der Heine die Brücke nach Deutschland hinter sich abbrach. Diese Vorrede, vom Verlag zunächst nur verstümmelt herausgebracht, ist berühmt geworden als Zeugnis von Heines politischen Gesinnungen. Unsere Leseauswahl enthält Auszüge aus Heines Artikeln und wird beschlossen von der erwähnten Vorrede in ihrer unverstümmelten Form. Die erste Lesung setzt ein im Juni 1832 mit dem Bericht über die Totenfeier für den Grafen Lamarque, einen populären oppositionellen General. Über 200.000 Menschen nahmen daran teil und trugen Fahnen mit der Aufschrift »Die Freiheit oder der Tod«. Hören Sie nun bitte aus Heines französischen Zuständen. Es liest Gerd Heidenreich. Paris, 5. Juni. Der Leichenzug von General Lamarque ist eben von der Madeleine nach dem Bastienplatze gezogen. Das Volk zog selbst den Leichenwagen. Besonders auffallend in dem Zuge waren die fremden Patrioten, deren Nationalfahnen in einer Reihe getragen wurden. Ich bemerkte darunter auch eine Fahne, deren Farben aus Schwarz, Karmosinrot und Gold bestanden. Um 1 Uhr fiel ein starker Regen, der über eine halbe Stunde dauerte. Trotzdem blieb eine unabsehbare Volksmenge auf den Boulevards, die meisten barhaupt. Als der Zug bis gegen das Varieté-Theater gelangt war und eben die Kolonne der Ami du Peuple vorüberzog und mehrere derselben Vive la République riefen, fiel es einem Polizeisergeanten ein, zu intervenieren. Aber man stürzte über ihn her, zerbrach seinen Degen und ein grässlicher Tumult entstand. Er ist nur mit Not gestillt worden. Der Anblick einer solchen Störnis, die einige hunderttausend Menschen in Bewegung gesetzt, war jedoch merkwürdig und bedenklich genug. Paris, 6. Junius. Ich weiß nicht, ob ich in meinem gestrigen Briefe erwähnt habe, dass auf den Abend eine Emeute angesagt war. Als Lamarques Leichenzug über die Boulevards kam und der Auftritt beim Theater des Varietés stattfand, konnte man schon Schlimmes ahnen. Auf wessen Seite die Schuld, dass die Leidenschaft so fürchterlich ausbrach, ist schwer zu ermitteln. Die widersprechendsten Gerüchte herrschen noch immer über den Anfang der Feindseligkeiten, über die Ereignisse dieser Nacht und über die ganze Lage der Dinge. Nur ein Begebnis, welches mir von mehreren Seiten und aufs Glaubwürdigste bestätigt wird, will ich hier erwähnen. Als Lafayette, dessen Anwesenheit bei dem Leichenzug überall Enthusiasmus erregt hatte, auf dem Platze, bei dem Pont Austerlitz, wo die Totenfeier stattfand, seine Leichenrede geendet hatte, drückte man ihm eine Immortellenkrone aufs Haupt. Zu gleicher Zeit ward auf eine ganz rote Fahne, welche schon vorher viel Aufmerksamkeit erregt, eine rote phrygische Mütze gesteckt. Und ein Schüler der École Polytechnique erhob sich auf den Schultern der Nebenstehenden, schwenkte seinen blanken Degen über jene rote Mütze und rief »Vive la Liberté«, nach anderer Aussage »Vive la République«. Lafayette soll alsdann seinen Immortellenkranz auf die rote Freiheitsmütze gesetzt haben. Viele glaubwürdige Leute behaupten, sie hätten es mit eigenen Augen gesehen. Nach dieser Manifestation, sagen einige, wollte man die begrenzte rote Mütze im Triumphe durch die Stadt tragen. Und als die Munizipalgarden und Sergent de Ville bewaffneten Widerstand leisteten, habe der Kampf begonnen. So viel ist gewiss, als Lafayette, ermüdet von dem vierstündigen Wege, sich in einen Fiaker setzte, hat das Volk die Pferde desselben ausgespannt und seinen alten treuesten Freund mit eigenen Händen unter ungeheurem Beifallruf über die Boulevards gezogen. Viele Arbeiter hatten junge Bäume aus der Erde gerissen und liefen damit wie Wilde neben dem Wagen, der in jedem Augenblicke bedroht schien, durch das ungefüge Menschengedränge umgestürzt zu werden. Viele, die ich ob des Beginns der Feindseligkeiten befragt habe, behaupten, es habe bei dem Pont Austerlitz wegen der Leiche des toten Helden der blutige Hader begonnen, indem ein Teil der Patrioten den Sarg nach dem Pantheon bringen, ein anderer Teil ihn weiter nach dem nächsten Dorfe begleiten wollte und die Sergeant de Ville und Munizipalgarden sich dergleichen Vorhaben widersetzten. So schlug man sich nun mit großer Erbitterung. Auf der Place de la Bastille ist viel Blut geflossen. Um 6:30 kämpfte man schon an der Porte Saint-Denis, wo das Volk sich barrikadierte. Mehrere bedeutende Posten wurden genommen. Die Nationalgarden, die solche besetzt hatten, widerstanden nur schwach und übergaben ihre Waffen. So bekam das Volk viele Gewehre. Auf der Place Notre-Dame des Victoires fand ich großen Kampflärm. Die Patrioten hatten 3 Posten an der Bank besetzt. Als ich mich nach den Boulevards wandte, fand ich dort alle Boutiquen geschlossen, wenig Volk, darunter gar wenige Weiber, die doch sonst bei Emeuten sehr furchtlos ihre Schaulust befriedigen. Es sah alles sehr ernsthaft aus. Linientruppen und Kürassiere zogen hin und her, Ordonnanzen mit besorgten Gesichtern sprengten vorüber, in der Ferne Schüsse und Pulverdampf. Das Wetter war nicht mehr trübe und gegen Abend sehr günstig. Die Sache schien für die Regierung sehr gefährlich, als es hieß, die Nationalgarden hätten sich für das Volk erklärt. Der Irrtum entstand dadurch, dass viele der Patrioten gestern die Uniform der Nationalgardisten trugen und die Nationalgarde wirklich einige Zeit unschlüssig war, welche Partei sie unterstützen sollte. Während dieser Nacht haben die Weiber wahrscheinlich ihren Männern demonstriert, dass man nur die Partei unterstützen müsse, die am meisten Sicherheit für Leib und Gut gewährt. Und dessen gewähre Ludwig Philipp viel mehr als die Republikaner, die sehr arm und überhaupt für Handel und Gewerbe sehr schädlich seien. Die Nationalgarde ist also heute ganz gegen die Republikaner. Die Sache ist entschieden. C'est un coup manqué, sagt das Volk. Von allen Seiten kommen Linientruppen nach Paris. Auf der Place de la Concorde stehen sehr viele geladene Kanonen, ebenfalls auf der anderen Seite der Tuilerien, auf dem Karussellplatz. Es ist jetzt 4:00 und es regnet stark. Dieses ist den Patrioten sehr ungünstig, die sich großenteils im Quartier Saint-Martin barrikadiert haben und wenig Zuhilfe erhalten. Sie sind von allen Seiten umzingelt und ich höre in diesem Augenblick den stärksten Kanonendonner. Ich vernahm, vor 2 Stunden hätte das Volk noch viele Siegeshoffnung gehabt. Jetzt aber gelte es nur, heroisch zu sterben. Das werden viele. Da ich bei der Porte Saint-Denis wohne, habe ich die ganze Nacht schlaflos zugebracht. Fast ununterbrochen dauerte das Schießen. Der Kanonendonner findet jetzt in meinem Herzen den kummervollsten Widerhall. Es ist eine unglückselige Begebenheit, die noch unglückseligere Folgen haben wird. Paris, 7. Junius. Als ich gestern nach der Börse ging, um meinen Brief in den Postkasten zu werfen, stand das ganze Spekulantenvolk unter den Kolonnen vor der breiten Börsentreppe. Da eben die Nachricht anlangte, dass die Niederlage der Patrioten gewiss sei, zog sich die süßeste Zufriedenheit über sämtliche Gesichter. Man konnte sagen, die ganze Börse lächelte. Unter Kanonendonner gingen die Fonds um 10 zu in die Höhe. Man schoss nämlich noch bis 5 Uhr. Um 6 Uhr war der ganze Revolutionsversuch unterdrückt. Die Journale konnten also darüber schon heute so viel Belehrung mitteilen, als ihnen ratsam schien. Ich komme eben von dem Schauplatze des gestrigen Kampfes, wo ich mich überzeugt habe, wie schwer es wäre, die ganze Wahrheit zu ermitteln. Dieser Schauplatz ist nämlich eine der größten und volkreichsten Straßen von Paris, die Rue Saint-Martin, die an der Pforte dieses Namens auf dem Boulevard beginnt und erst an der Seine, an dem Pont de Notre-Dame, aufhört. An beiden Enden der Straße hörte ich die Anzahl der Patrioten, oder wie sie heute heißen, der Rebellen, die sich dort geschlagen, auf 500 bis 1000 angeben. Jedoch gegen die Mitte der Straße ward diese Angabe immer kleiner und schmolz endlich bis auf 50. Die Anzahl der Linientruppen ist leichter zu ermitteln. Es sollen gestern 40.000 Mann schlagfertig in Paris gestanden haben. Rechnet man dazu wenigstens 20.000 Nationalgarden, so schlug sich jene Handvoll Menschen gegen 60.000 Mann. Einstimmig wird der Heldenmut dieser Tollkühnen gerühmt. Sie sollen Wunder der Tapferkeit vollbracht haben. Sie riefen beständig Vive la République und sie fanden kein Echo in der Brust des Volks. Hätten sie stattdessen Vive Napoleon gerufen, so würden, wie man heute in allen Volksgruppen behauptet, die Truppen schwerlich auf sie geschossen haben und die große Menge der Arbeiter wäre ihnen zu Hilfe gekommen. Aber sie verschmähten die Lüge. Es waren die reinsten, jedoch keineswegs die klügsten Freunde der Freiheit. Ich bin bei Gott kein Republikaner. Ich weiß, wenn die Republikaner siegen, so schneiden sie mir die Kehle ab. Und zwar, weil ich nicht auch alles bewundere, was sie bewundern. Aber dennoch, die nackten Tränen traten mir heute in die Augen, als ich die Orte betrat, die noch von ihrem Blute gerötet sind. Die Nationalgardisten freuen sich sehr ihres Sieges. In ihrer Siegestrunkenheit hätten sie gestern Abend fast mir selber, der ich doch zu ihrer Partei gehöre, eine ganz ungesunde Kugel in den Leib gejagt. Sie schossen nämlich heldenmütig auf jeden, der ihren Posten zu nahe kam. Es war ein regnichter, sternloser, widerwärtiger Abend. Wenig Licht auf den Straßen, da fast alle Läden ebenso wie den Tag über geschlossen waren. Heute ist wieder alles in bunter Bewegung und man sollte glauben, nichts wäre vorgegangen. Sogar auf der Straße Saint-Martin sind alle Läden geöffnet. Trotzdem, dass man wegen des aufgerissenen Pflasters und der Reste der Barrikaden dort schwer passiert, wälzt sich jetzt aus Neugier eine ungeheure Menschenmasse durch die Straße, die sehr lang und ziemlich eng ist und deren Häuser ungeheuer hoch gebaut. Fast überall hat dort der Kanonendonner die Fensterscheiben zerbrochen und überall sieht man die frischen Spuren der Kugeln. Denn von beiden Seiten wurde mit Kanonen in die Straße hineingeschossen, bis die Republikaner sich in die Mitte derselben zusammengedrängt sahen. Ein etwas hervorragendes Haus, Café Leclerc geheißen und an der Ecke des Gässchens Saint-Marie gelegen, scheint das Hauptquartier der Republikaner gewesen zu sein. Hier hielten sie sich am längsten. Hier leisteten sie den letzten Widerstand. Sie verlangten keine Gnade und wurden meistens durch die Bajonette gejagt. Hier fielen die Schüler der Alfortschen Schule. Hier floss das glühendste Blut Frankreichs. Man irrt jedoch, wenn man glaubt, dass die Republikaner aus lauter jungen Brauseköpfen bestanden. Viele alte Leute kämpften mit ihnen. Eine junge Frau, die ich bei der Kirche Saint-Marie sprach, klagte über den Tod ihres Großvaters. Dieser habe sonst so friedlich gelebt. Aber als er die rote Fahne gesehen und Vive la République rufen hörte, sei er mit einer alten Pike zu den jungen Leuten gelaufen und mit ihnen gestorben. Die Nachfolgen dieser gescheiterten Revolution sind vorauszusehen. Über 1000 Menschen sind arretiert, die liberalen Journale werden unterdrückt, das Krämertum frohlockt, der Egoismus gedeiht und viele der besten Menschen müssen Trauer anlegen. Ein Schneider, der heute Morgen auf dem Vendôme-Platz es wagte, die gute Absicht der Republikaner zu erwähnen, bekam Prügel von einer starken Frau, die wahrscheinlich seine eigene war. Das ist die Konterrevolution. Paris, 8. Juni. Ich habe Paris nie so sonderbar schwül gesehen wie gestern Abend. Trotz des schlechten Wetters waren die öffentlichen Orte mit Menschen gefüllt. In dem Garten des Palais Royal drängten sich die Gruppen der Politiker und sprachen leise. In der Tat, sehr leise. Denn man kann jetzt auf der Stelle vor ein Kriegsgericht gestellt und in 24 Stunden erschossen werden. Der gesetzlose Zustand, worin man sich jetzt hier befindet, ist widerwärtig. Das ist ein fataleres Übel als die Cholera. Wie man früher als Letztere grassierte, durch die übertriebenen Angaben der Totenzahl geängstet wurde, so ängstigt man sich jetzt, wenn man von den ungeheuer vielen Arrestationen, wenn man von geheimen Füsiladen hört, wenn tausenderlei schwarze Gerüchte sich, wie gestern Abend der Fall war, im Dunkeln bewegen. Heute, bei Tageslicht, ist man beruhigter und lässt die Dinge ruhig herankommen. Die Regierung ist vielleicht erschrocken über die ungeheure Macht, die sie in ihren eigenen Händen sieht. Sie hat sich über die Gesetze erhoben. Eine bedenkliche Stellung. Das Einzige, womit viele wahre Freiheitsfreunde die jetzigen gewaltsamen Maßregeln entschuldigen, ist die Notwendigkeit, dass die Royauté-Demokratie im Innern erstarken müsse, um nach außen kräftiger zu handeln. Paris, 10. Juni. Gestern war Paris ganz ruhig. Den Gerüchten von den vielen Füsiladen, noch vorgestern Abend von den glaubwürdigsten Leuten verbreitet, wurde von denen, die der Regierung am nächsten stehen, aufs Beruhigendste widersprochen. Nur eine große Anzahl von Verhaftungen wurde eingestanden. Davon konnte man sich aber auch mit eigenen Augen überzeugen. Gestern, noch mehr aber vorgestern, sah man überall arretierte Personen von Liniensoldaten oder Kommunalgarden vorbeiführen. Das war zuweilen wie eine Prozession. Alte und junge Menschen in den kläglichsten Kostümen und begleitet von jammernden Angehörigen. Hieß es doch, jeder werde gleich vor ein Kriegsgericht gestellt und binnen 24 Stunden erschossen, zu Vincennes. Die Stadt gewährte einen kummervollen Anblick. Überall Volksgruppen mit Unglück auf den Gesichtern, patrouillierende Soldaten und Leichenzüge gefallener Nationalgardisten. In der Sozietät ist man jedoch seit vorgestern nicht im Mindesten bekümmert. Man kennt seine Leute und man weiß, dass das Juste Milieu sich selbst sehr unbehaglich fühlt in der jetzigen Fülle seiner Gewalt. Es besitzt jetzt das große Richtschwert. Aber es fehlt ihm die starke Hand, die dazu gehört. Bei dem mindesten Streich fürchtet es, sich selbst zu verletzen. Berauscht von dem Siege, den man zunächst dem Marschall Soult verdankte, ließ man sich zu militärischen Maßregeln verleiten, die jener alte Soldat vorgeschlagen haben soll. Nun steht dieser Mann auch faktisch an der Spitze des Ministerrats. Und seine Kollegen und die übrigen Juste Milieu-Leute fürchten, dass ihm jetzt auch die so eifrig ambitionierte Präsidentur anheimfalle. Man sucht daher ganz leise einzulenken und sich wieder aus dem Heroismus herauszuziehen. Und dahin zielen die nachträglichen milden Definitionen, die man der Ordonnanz über die Erklärung des Belagerungszustandes jetzt nachschickt. Man kann es dem Juste Milieu ansehen, wie es sich vor seiner eigenen Macht jetzt ängstigt und aus Angst sie krampfhaft in Händen hält und sie vielleicht nicht wieder losgibt, bis man ihm Pardon verspricht. Es wird sich vielleicht in den lächerlichsten Grimm hineinlügen, um seine Feinde zu erschrecken. Es wird grauenhafte Dummheiten begehen. Es ist unmöglich vorauszusehen, was nicht alles die Furcht vermag, wenn sie sich in den Herzen der Gewalthaber barrikadiert hat und sich rings von Tod und Spott umgeben sieht. Die Handlungen eines Furchtsamen, wie die eines Genies, liegen außerhalb aller Berechnung. Indessen das höhere Publikum fühlt hier, dass der außergesetzliche Zustand, worein man es versetzt, nur eine Formel ist. Wo die Gesetze im Bewusstsein des Volks leben, kann die Regierung sie nicht durch eine plötzliche Ordonnanz vernichten. Man ist hier de facto seines Leibes und seines Eigentums immer noch sicherer als im übrigen Europa. Obgleich Kriegsgerichte instituiert sind, herrscht hier noch immer mehr faktische Pressfreiheit. Und die Journalisten schreiben hier über die Maßregeln der Regierung noch immer viel freier als in manchen Staaten des Kontinents, wo die Pressfreiheit durch papierne Gesetze sanktioniert ist. Seit dem frühesten Morgen wird unaufhörlich getrommelt. Es ist heute große Revue. Mein Bedienter sagt mir, dass die Boulevards mit Linientruppen und Nationalgarden bedeckt sind. Ludwig Philipp, der Vater des Vaterlandes, der Besieger der Catilinas vom 5. Juni, Cicero zu Pferde, der Feind der Guillotine und des Papiergeldes, der Erhalter des Lebens und der Boutiquen, der Bürgerkönig wird sich in einigen Stunden seinem Volke zeigen. Ein lautes Lebehoch wird ihn begrüßen, er wird sehr gerührt sein, er wird vielen die Hand drücken und die Polizei wird es an besonderen Sicherheitsmaßregeln und an extra Enthusiasmus nicht fehlen lassen. Paris, 11. Juni. Ein wunderschönes Wetter begünstigte die gestrige Heerschau. Auf den Boulevards von der Barrière du Trône bis zur Barrière de l'Étoile standen vielleicht 50.000 Nationalgarden und Linientruppen, und eine unzählige Menge von Zuschauern war auf den Beinen oder an den Fenstern, neugierig erwartend, wie der König aussehen und das Volk ihn empfangen werde nach so außerordentlichen Ereignissen. Um 1 Uhr gelangten Seine Majestät mit ihrem Generalstab in die Nähe der Porte Saint-Denis, wo ich auf einer umgestürzten Therme stand, um genauer beobachten zu können. Der König ritt nicht in der Mitte, sondern an der rechten Seite, wo Nationalgarden standen, und den ganzen Weg entlang lag er seitwärts vom Pferde herabgebeugt, um überall den Nationalgarden die Hand zu drücken. Als er 2 Stunden später desselben Wegs zurückkehrte, ritt er an der linken Seite, wo er dasselbe Manöver fortsetzte, so dass ich mich nicht wundern würde, wenn er infolge dieser schiefen Haltung heute die größten Brustschmerzen empfindet oder sich keine Rippe verrenkt hat. Jene außerordentliche Geduld des Königs war wirklich unbegreifbar. Dabei musste er beständig lächeln. Aber unter der dicken Freundlichkeit jenes Gesichtes, glaube ich, lag viel Kummer und Sorge. Der Anblick des Mannes hat mir tiefes Mitleid eingeflößt. Er hat sich sehr verändert, seit ich ihn diesen Winter auf einem Ball in den Tuilerien gesehen. Das Fleisch seines Gesichtes, damals rot und schwellend, war gestern schlaff und gelb. Sein schwarzer Backenbart war jetzt ganz ergraut, so dass es aussieht, als wenn sogar seine Wangen sich seitdem geängstigt, ob gegenwärtiger und künftiger Schläge des Schicksals. Wenigstens war es ein Zeichen des Kummers, dass er nicht daran gedacht hat, seinen Backenbart schwarz zu färben. Der dreieckige Hut, der mit ganzer Vorderbreite ihm tief in die Stirn gedrückt saß, gab ihm außerdem ein sehr unglückliches Ansehen. Er bat gleichsam mit den Augen um Wohlwollen und Verzeihung. Wahrlich, diesem Mann war es nicht anzusehen, dass er uns alle in Belagerungsstand erklärt hat. Es regte sich daher auch nicht der mindeste Unwille gegen ihn, und ich muss bezeugen, dass großer Beifallruf ihn überall begrüßte. Besonders haben ihm diejenigen, denen er die Hand gedrückt, ein rasendes Lebehoch nachgeschrien, und aus 1000 Weibermäulern erscholl ein gellendes Vive le Roi. Nachdem Ludwig Philipp die Heerschau gehalten, oder vielmehr das Heer betastet hatte, um sich zu überzeugen, dass es wirklich existiert, dauerte der militärische Lärm noch mehrere Stunden. Die verschiedenen Korps schrien sich beständig Komplimente zu, wenn sie aneinander vorübermarschierten. Vive la Ligne, rief die Nationalgarde, und jene schrie dagegen Vive la Garde Nationale. Sie fraternisierten. Man sah einzelne Liniensoldaten und Nationalgarden in symbolischer Umarmung. Ebenso als symbolische Handlung teilten sie miteinander ihre Würste, ihr Brot und ihren Wein. Es ereignete sich nicht die geringste Unordnung. Ich kann nicht umhin zu erwähnen, dass der Ruf Vive la Liberté der häufigste war. Und wenn diese Worte von so vielen 1000 bewaffneten Leuten aus voller Brust hervorgejauchzt wurden, fühlte man sich ganz heiter beruhigt, trotz des Belagerungszustandes und der instituierten Kriegsgerichte. Aber das ist es eben. Ludwig Philipp wird sich nie selbstwillig der öffentlichen Meinung entgegenstellen. Er wird immer ihre dringendsten Gebote zu erlauschen suchen und immer danach handeln. Das ist die wichtige Bedeutung der gestrigen Revue. Ludwig Philipp fühlte das Bedürfnis, das Volk in Masse zu sehen, um sich zu überzeugen, dass es ihm seine Kanonenschüsse und Ordonnanzen nicht übel genommen und ihn nicht für einen argen Gewaltkönig hält und kein sonstiges Missverständnis stattfindet. Das Volk wollte sich aber auch seinen Ludwig Philipp genau betrachten, um sich zu überzeugen, dass er noch immer der untertänige Höfling seines souveränen Willens ist und ihm noch immer gehorsam und ergeben geblieben. Man konnte deshalb ebenfalls sagen, das Volk habe den König die Revue passieren lassen. Es habe Königschau gehalten und habe bei dessen Manöver seine allerhöchste Zufriedenheit geäußert. Paris, 17. Juni. Man macht sich jetzt in der Ferne gewiss die sonderbarsten Vorstellungen von dem hiesigen Zustande, wenn man die letzten Vorfälle, den noch unaufgehobenen État de siège und die schroffe Gegeneinanderstellung der Parteien bedenkt. Und doch sehen wir diesen Augenblick hier so wenig Veränderung, dass wir uns eben über diesen Mangel an ungewöhnlichen Erscheinungen am meisten wundern müssen. Es ist hier ganz still. Die Kriegsgerichte instruieren mit grimmiger Miene. Bis jetzt ist noch keine Katze erschossen. Man lacht, man spöttelt, man witzelt über den Belagerungszustand, über die Tapferkeit der Nationalgarde, über die Weisheit der Regierung. Was ich gleich vorausgesagt habe, ist richtig eingetroffen. Das Just-Milieu weiß nicht, wie es sich wieder aus dem Heroismus herausziehen soll, und die Belagerten betrachten mit Schadenfreude diesen verzweifelten Zustand der Belagerer. Diese möchten gern so barbarisch als möglich aussehen. Sie wühlen im Archiv der barbarischsten Zeiten, um Gräuelgesetze wieder ins Leben zu rufen, und es gelingt ihnen nur, sich lächerlich zu machen. Die geputzten Menschengruppen, die in den Gärten des Palais Royal, der Tuilerien und des Luxembourg spazieren gehen und die stille Sommerkühle einatmen oder den idyllischen Spielen der kleinen Kinder zuschauen oder in sonstig umfriedeter Ruhe sich erlustigen, diese bilden, ohne es zu wissen, die heiterste Satire auf jenen Belagerungszustand, welcher gesetzlich existiert. Damit das Publikum nur einigermaßen daran glaube, werden mit dem größten Ernst überall Haussuchungen gehalten. Kranke werden aus ihren Betten aufgestört und man wühlt nach, ob nicht etwa eine Flinte darin versteckt liegt oder gar eine Tüte mit Pulver. Man arretiert noch immer, zuweilen die heterogensten Leute und unter den heterogensten Vorwänden. Die einen wegen Teilnahme an der republikanischen Revolte, andere wegen einer neu entdeckten bonapartistischen Verschwörung. Die Gefängnisse sind überfüllt. In Saint-Pélagie allein sitzen politische Anklagen halber über 600 Gefangene. Von einem meiner Freunde, der wegen Schulden sich dort befindet und ein großes Werk schreibt, in welchem er beweist, dass Saint-Pélagie von den Pelasgern gestiftet worden, erhielt ich gestern einen Brief, worin er sehr klagt über den Lärm, der ihn jetzt umgebe und in seinen gelehrten Untersuchungen gestört habe. Paris, 7. Juli. Eine Abspannung, wie sie nach großen Aufregungen einzutreten pflegt, ist hier in diesem Augenblicke bemerkbar. Überall graue Misslaune, Vergrämnis, Müdigkeit, aufgesperrte Mäuler, die teils gähnen, teils ohnmächtig die Zähne weisen. Der Beschluss des Kassationshofes hat unserem sonderbaren Belagerungszustande fast lustspielartig ein Ende gemacht. Es ist über diese unvorhergesehene Katastrophe so viel gelacht worden, dass man der Regierung ihren verfehlten Coup d'État fast verzieh. Mit welchem Ergötzen lasen wir an den Straßenecken die Proklamation des Herrn Montalivet, worin er sich gleichsam bei den Parisern bedankte, dass sie von dem État de siège so wenig Notiz genommen und sich unterdessen durchaus nicht in ihren Vergnügungen stören lassen. Wahrlich, die jetzige Regierung tut viel für die Aufheiterung des Volks. NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Heidenreich las heute den ersten von vier Abschnitten aus der Artikelserie »Französische Zustände 1832« von Heinrich Heine. Wir setzen die Lesung morgen nach den 22 Uhr Nachrichten fort und diese Folge können Sie noch 24 Stunden auf ndr.de/ndrkultur nachhören. NDR Kultur. Notturno. Claire de Lune. Hier ist der dritte Satz aus der Suite Bergamasque von Claude Debussy, gespielt vom Detroit Symphony Orchestra unter Neeme Järvi.